Dies ist die Befragung eines Kriegsdienstverweigerers durch den liberalen und zuvorkommenden Kammervorsitzenden. Also, Sie berufen sich hier pausenlos aufs Grundgesetz. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Kommunist? Ja, Sie dürfen sitzen bleiben. Überhaupt, wir sind hier ziemlich liberal. Lange Haare, Bärte, Kettenringe haben wir alle schon gehabt. Aber in die Akten scheißen mögen wir hier nicht. Marx und Engels haben Sie gelesen, sagen Sie. Und sagen Sie, verstehen Sie das denn? Sie haben doch bloß die Volksschule besucht. Na, nur regen Sie sich nicht gleich auf. Dafür können Sie ja nichts. Lesen dürfen Sie ja, was Sie wollen, überhaupt. Hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich. Ja, Soldat sein, das will heute keiner mehr, kann ich auch verstehen und ich selber hätte keine Lust. Aber Gründe haben müssen wir dafür. Na, nun fangen Sie nicht wieder an mit Imperialismus, den zwei Kriegen und die alte Klasse ist noch immer an der Macht. Und Sie wollten nicht für die Kastanien aus dem Feuer holen, das verstehen wir ja, mag auch alles richtig sein, interessiert uns aber nicht. Das ist nämlich Politik. Hier interessieren nur Gewissensgründe, was das ist. Hört sich zwar sehr grausam an, trifft den Nagel aber auf den Kopf, nämlich ob sie töten können oder nicht. Ja, hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich. Also fangen wir mal an. In der Kirche sind sie nicht, auch nicht in der anerkannten Sekte. Sehen Sie, da wird schon schwierig mit Gewissensgründen. Einen haben wir mal hier gehabt und der machte auf Buddhist. War so ein Typ mit Glatze, aber durchgekommen ist der schlaues Gärtchen. Also passen Sie mal auf, ich werde jetzt Ihr Gewissen prüfen. Nehmen wir mal an, Sie gehen spazieren mit Ihrer Freundin nachts im Park. Plötzlich kommt eine Horde Russenstock besucht. Halt, sagen wir ein Trupp Amerikaner, schwer betrunken und bewaffnet nachts im Park, machen sich an Ihre Freundin ran. Sie haben eine MP dabei. Na, was machen Sie? Was sagen Sie uns da? Sie verbitten sich dieses Beispiel? Meinetwegen, bitteschön. Hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich. Schön, die Russen und Amerikaner fallen also weg, die Chinesen sicher auch. Und mit Neger brauche ich gar nicht erst zu kommen. Lassen wir das eben. Nehmen wir einfach ein paar ganz normale Kriminelle. Schwer betrunken und bewaffnet nachts im Park, machen sich an ihre Freundin ran. Sie haben wieder die MP dabei. Na, was machen Sie? Sagen Sie uns bloß jetzt nicht, Sie fallen auf die Knie und beten. Denn mit sowas kommt hier keiner durch, der Marx und Engels liest. Was sagen Sie uns da? Ich rede die ganze Zeit von Politik. Das ist aber wirklich komisch. Bilde einen Fall, so richtig auf Sie zugeschnitten. Baue Ihnen auch noch goldene Brücken, aber Sie, aber... Hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich. So, nun wollen wir aber wirklich wissen, was sie tun. Also nochmal ein paar schwere Jungen, schwer bewaffnet und betrunken, nachts im Park, machen sich an ihre Freundin ran. Sie haben wieder die MP dabei. Na, was machen sie? Was sagen sie uns da? Sie wehren sich, weil sie ja in Notwehr sind. Ätsch, das ist aber falsch, durften sie nicht sagen. Richtig ist die Antwort nämlich die, ich werfe meine Waffe fort und dann bitte ich die Herren, mit der Vergewaltigung doch bitte aufzuhören. Was sagen Sie uns da? Sie kämen als Soldat doch nie in eine solche Situation. Fangen Sie schon wieder an, ist doch Politik, hat doch mit Gewissen nichts zu tun. Ja, Grundgesetz, ja Grundgesetz, ja Grundgesetz. Sie berufen sich hier pausenlos aufs Grundgesetz. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Kommunist? Naja, hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich.